Mein Wasser, mein Leben, mein Besitz. Als ein zu viel wie ein zu wenig verteilt. Konfliktzone und Hungerleid. Erlaub dies Tiefen beim Lieben als anders normal im Umgang mit uns selbst. Wodurch das Sterben der anderen unsichtbar notwendig unsere Ernährung bedankt und Leid sich in Schönheit verwandelt, da jeder Tod ein Leben sichert. Kriege entstehen und prägen uns beim Verstehen von Autoritäten, die ein Lebendes in einem Pool aus unserem Blut bestehen. Schwimmt, meine Besitzlosen, auf staubigen Böden und hofft, dass euch der Regen Leben schenkt. Nur mein Atmen wird Staub aufnehmen, der innerlich brennt, und meine Körpersprache verkrümme sich. Scheintot läuft die Zeit an mir vorbei, in der ich erkenne, was ich nicht getan habe. Und das Meer als Wasser ist schon jetzt ohne Leben und Tod. Die Körperkerntemperatur erhöht sich und mein Blut steht kurz vorm Kochen. Alles, was wir wollen, ist Zuckerbrause wie Haarspray für ein extravagantes Pop-Art-Treiben mit Lust auf Triebe, die wir befriedigen. Ach, Wasser, meine Person ist nicht so wichtig. Ich bin auch nur ein Geist der Zeit, welcher dich benötigt, um diese Worte schreiben zu können. Doch ehren und pflegen wie schützen tun wir dich nicht. Und Menschheit aus.